Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Das unverschämte Gesicht des Menschenrechtsverbrechers«. Im japanischen Inland, so hieß es im Kommentar, finden sich hintereinander die Vermissten, die von der DVK entführt worden sein sollten. Eine Meldung der japanischen Zeitung Sankei Shimbun zufolge gab am 1. Dezember das Dezernat für öffentliche Sicherheit des Polizeipräsidiums Tokio bekannt, dass Kazuki Masanori, 68 Jahre alt und mit 36 Jahren vermisst, Ende November im Inland entdeckt wurde. Dieser im Februar 1985 im Stadtbezirk Edogawa von Tokio Verschollene galt bis dahin als Mann, bei dem man eine Entführung durch Nordkorea nicht ausschließen kann. Zuvor im vergangenen Juni erklärte die Polizei der Präfektur Fukui, dass Herr Miyauchi Kazuya, der mit 32 Jahren vermisst worden war und bei dem die Möglichkeit einer Entführung durch Nordkorea im Jahre 1997 nicht negiert werden konnte, im Inland entdeckt wurde. Bis jetzt führte Japan die Entführungsfrage, die eigentlich gelöst worden war, ständig im Munde und beschäftigte sich mit den Menschenrechtskampagnen gegen die DVK. Gerade in diesem Land fanden sich in den letzten Jahren nacheinander die sogenannten durch Nordkorea entführten Spezialvermissten. Das zeigt die wirkliche Menschenrechtssituation in Japan. Die japanische Regierung verlängert jedes Jahr die Sanktionen gegen Nordkorea, die mit der Entführungsfrage als Verwand angefangen worden sind, und führt an der Spitze die Machenschaften gegen die DVK. Sie schenkt der Forderung der Völkergemeinschaft nach der Begleichung der beispiellosen Humanitätsverbrechen Japans in der Vergangenheit kein Gehör und vermeidet die Entschuldigung und Wiedergutmachung. Ohne seine schweren menschenrechtsfeindlichen Verbrechen wieder gut gemacht zu haben, hat Japan vor kurzem in der UNO bei der Fabrizierung der von den USA initiierten Menschenrechtsresolution gegen Nordkorea die führende Rolle gespielt und redet gerne und mehr als die anderen von den Menschenrechten. Dass sich ausgerechnet Japan, das das Blut der Völker Asiens, einschließlich der Koreaner, geopfert hatte, als seinen Menschenrechtsbeschützer angibt, ist ein Gipfel der Unverschämtheit, genauso wie ein Wolf das Schaf imitieren will.